Thema: Erinnerungsfotos. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Es fühlt sich gut an, sich an etwas Angenehmes zu erinnern. Erinnerungsfotos haben genau diese Aufgabe. Sie sollen glückliche Momente verewigen, die traurigen würde man lieber für immer vergessen. Dabei geht es um typische sowie häufige Motive wie Natur, Menschen, die einem nahestehen, Bauwerke, Reisen oder witzige Momente. Hier sehe ich ein Familienfest und ein Picknick unter Freunden. Freunde und Familie stellen die stärksten Bindungen des Individuums dar. So überrascht es nicht, dass auf den Bildern gerade diese unvergesslichen Augenblicke festgehalten werden. Ich mag aber auch Selfies machen, ganz spontan an den verschiedensten Orten. Neulich habe ich mich beispielsweise mit einem kleinen Igel fotografiert, der im Garten unter unserem Feigenbaum im Laub wühlte. Das war ein Schnappschuss. Zu diesen beiden Bildern oben gab es aber sicherlich besondere Anlässe. Einen Hochzeitstag, zu dem nicht nur Familienangehörige, sondern auch die Trauzeugen eingeladen wurden. Oder einen schönen sonnigen Maitag, wo sich Studenten im Freien gemeinsam entspannen. Sehen Sie sich in 2 Jahren wieder, wird es bestimmt lustig sein, sich an diesen Tag zu erinnern. Auf den Fotos ist die Stimmung mega cool. Ein Festessen ist eine der seltenen Angelegenheiten, wo die ganze Familie zusammenkommt. Wenn alle am Tisch sitzen, geht jeder umher und macht ein paar Fotos. Und nach einer gelungenen Prüfung im Mai im Stadtpark mit Freunden Picknick zu machen, ist ebenfalls ein Foto wert. Die Freunde haben ihre Fahrräder abgestellt, sich auf die Decke gesetzt und gleich ein Foto geschossen. Dann wird gegessen, gespielt und gescherzt. Wenn sie sich dann in einigen Monaten wieder treffen, schauen sie sich die Fotos nochmal an. Auf meinem Handy sind bereits mehrere hundert digitale Bilder gespeichert. Bei vielen weiß ich nicht mehr, wann und wo ich sie gemacht habe. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es gewisse Regeln bei der Handynutzung gibt, auch beim Fotomachen. Ich habe neulich eine Taube im Park fotografieren wollen. Eine Dame in der Nähe hat es bemerkt und mir mit einem Lächeln zugeflüstert, dass sie nicht auf dem Bild sein möchte. Wie wahr! Ich habe gar nicht daran gedacht, dass man fremde Menschen ohne deren Erlaubnis gar nicht fotografieren dürfte. Viele mögen sich nicht fotografieren lassen. Sie denken, sie sehen schrecklich auf solchen Fotos aus. Naja, man vergisst es immer wieder. Fotos helfen zu sehen, wie man einmal war. Meine Eltern erzählten, bevor es Handys gab, mussten sie jemanden um Hilfe bitten, wenn sie sich irgendwo haben fotografieren lassen wollen. Mit den heutigen digitalen Geräten mit Zeitautomatik ist das kein Problem mehr. Die Zeiten ändern sich. Die Fotos werden auch nicht mehr ausgedruckt, sondern auf dem Handy gespeichert, als Hintergrundbild eingerichtet oder auf Facebook geteilt. Beim nächsten Familienfest oder Klassentreffen werde ich vielleicht auch meine hübschen digitalen Fotos herumreichen. Für mich sind sie von unschätzbarem Wert.